Holger Schrey von seiner CD oder LP Movies mit dem Stück Hollywood Symphony. Unter dem Harvest-Banner sind in den 90ern wieder einige CDs erschienen. Da handelt es sich um eine Art Reaktivierung des gleichen Namens und Logos von Seiten der deutschen EMI. Und die Musik, die dort veröffentlicht wird, wird der Musik des ursprünglichen Labels eigentlich in meinen Ohren und Augen nur in wenigen oder nur mit wenigen Veröffentlichungen gerecht. Eine CD, die vor kurzem erschien, schließt den Kreis allerdings. Es handelt sich um die Computer-Jockeys, die den Geist des Harvest-Label elektronisch in den 90ern weiterleben lassen. Von ihrer Debüt-CD hören wir das Stück Train. Ich hoffe, das Zuhören an diesem weihnachtlichen Abend hat Ihnen Spaß gemacht. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss.